Ich weiß es noch, als ob es gestern war. Ich hab immer wieder zurückgesteckt. Ich sag dir nur, wartet auf nächstes Jahr. Heute rufen sie an und ich drück sie weg. Aller, was los? Dacht ihr die wirklich, ich lass los? Lehn mich zurück und bin machtlos. Übergebe euch die Waffe, stell mich an die Wand und sag, macht bloß. Aller, dacht ihr dir? Ich lass mich von so Spatzen hier, die euch abservieren, jetzt wird abkassiert. Yo, ein Macher muss tun, was ein Macher tun muss. Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus. Oh, ich bin im Machermodus, ich bin im Machermodus, ich bin im Machermodus. Machermodus, Machermodus. Ein Macher muss tun, was ein Macher tun muss. Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus. Ich bin im Machermodus, ich bin im Machermodus, bin im Machermodus. Machermodus, Machermodus, Machermodus. Versperr mir meine Sicht, nimm mir mein Licht, dennoch hab ich Visionen. Keine Zeit zu chillen, es geht nach oben. Alles, was drin ist, kannst du dir holen. Von der Krone bis zu Millionen. Wer dir widerspricht, hat gelogen. Wenn das Feuer erlischt, hast du verloren. Alles, was drin ist, kannst du dir holen. Von der Krone bis zu Millionen. Yo, Allah, fick mich und ich fick dich. So tief, du bereust es. So mies, deine Homies fragen so mies, du bezeugst es. Knallhart, wie wenn Vater dir am Grabmal deiner Ma sagt, sie war paar Jahre lang Tutor, aber zuvor war sie käuflich. Grüße raus an alle Macher da draußen, rund um die Uhr auf der Jagd. Ich nehm einen Schein und mach acht daraus, dreh den Bass auf und geb Gas. Ich schreib Machermusik auf dem Macher-Notebook, vom Machermobil in den Macher-Tourbus. Chillen werd ich nicht, bin im Machermodus. Ein Macher muss tun, was ein Macher tun muss. Flashback, Hashtag, Cashback, die Erinnerung, wie ne Behinderung, erst recht, wenn du weißt, du bist der Chef, aber immer nur im Hintergrund, hing in meinem Zimmer rum. Heute häng ich mit Gewinnern rum, immer schon in Bewegung von klein auf. Hieß es, ich sollte mich setzen, stattdessen setze ich wieder mal einen drauf. Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus. Oh, ich bin im Machermodus, bin im Machermodus, bin im Machermodus, bin im Machermodus. Machermodus, Machermodus. Ein Macher muss tun, was ein Macher tun muss. Machermodus, Machermodus, Machermodus, Machermodus. Machermodus, Machermodus, Machermodus. Ich bin im Machermodus, bin im Machermodus, bin im Machermodus, bin im Machermodus. Machermodus, Machermodus, Machermodus. Versperr mir meine Sicht, nimm mir mein Licht, dennoch hab ich Visionen. Keine Zeit zu chillen, es geht nach oben. Alles, was drin ist, kannst du dir holen. Von der Krone.